hast und dem Dunst in der Stadt. Ich schmier mir Brötchen auf oberen Wegen. Mich hat die Skyline der Gipfel gepackt. Ja. Schau wie blau, schau wie grau, schau wie beige ist das Land. Fernglas ist alles so klar zu sehen. Doch manchmal kommt ein Geruch aus der Ferne. Den kann offenbar noch keiner verstehen.